Kapitel 14. In diesem Sommer weiß ich nicht, wie es weitergeht. Adam blinzelte sich wach. Sanfte Sonnenstrahlen fielen in ihre Hütte und Adam schnaufte zufrieden. Er blickte rüber zu Vincents Bett, was aber natürlich schon wieder leer war. Klar, der olle Frühaufsteher machte bestimmt schon seine Morgenrunde. Nach der Aufregung gestern Abend hatte er Vincent eigentlich nicht aus seiner Reichweite lassen wollen. Aber ihre Betten waren nun mal Einzelbetten. Zusammenschieben konnten sie sie nicht, also hatten sie sich schweren Herzens zum Schlafen erstmal trennen müssen. Aber nicht, ohne vorher nochmal ausgiebig zu knutschen. Adam grinste wie ein Vollidiot und drückte sein Gesicht in sein Kissen. Er fühlte sich wie ein dämlicher Teenager, der das erste Mal in einem Ferienlager fummeln durfte, als ob er nicht wortwörtlich schon zwei Kinder in die Welt gesetzt hätte. Er wusste, es war ein fast kindlicher Gedanke, aber er hoffte einfach so sehr, dass das hier mit Vincent etwas sein könnte. Adam wollte ihre Situation mit noch keinem klaren Titel versehen, aber man konnte ja träumen. Vincent hatte erwähnt, dass er wegen seinem neuen Job nach Frankfurt ziehen würde. Vielleicht könnten sie sich sehen, sich weiter kennenlernen, abseits von dem Camp und den ganzen neugierigen Blicken. Vielleicht konnte das mit ihnen mehr sein als nur ein Sommerflirt. Adam fiel siedend heiß auf, dass er das alles vielleicht auch Vincent sagen sollte. Gestern Abend hatten sie dieses Gespräch ja vertagt, eben auf heute. Er wollte nicht, dass es in dem Abreisestress am Ende noch unterging. Mit Schwung stand Adam aus seinem Bett auf und kramte seine Sachen zusammen. Mann, er war echt unordentlich, wenn er das jetzt so betrachtete. Aber gut, er würde nach dem Frühstück noch genügend Zeit haben, die Hütte zusammenzuräumen. Abreise war ja erst um 12. Als er gerade sein letztes Paar frische Socken aus seinem Rucksack zerrte, wurde er stutzig. Der Koffer unter Vincents Bett war weg. Und wenn er sich jetzt genauer umschaute, waren auch seine ganzen anderen Sachen verschwunden. Seltsam. Mit für ihn ungewöhnlichem Elan joggte Adam in Richtung des Vereinshauses. Auf dem Weg dorthin sah er schon die Kinder und Coaches eifrig herumwuseln, die jetzt zum letzten Tag alle ihre Sachen zusammensuchten. Adam grüßte beschwingt die Camper und fragte auch gleich Lia und Milan auf dem Weg, ob sie Vincent gesehen hatten. Beide zuckten nur mit den Schultern. »Hey, Papa«, begrüßte Charlie ihn verdrießlich. »Morgenspatz, was ist denn los?« »Ach, ich will noch nicht fahren. Ich werde Aisha, Lisa und Betty so vermissen.« »Ihr könnt doch in Kontakt bleiben«, riet Adam. »Frag sie doch alle nach ihrer Adresse, da könnt ihr euch Briefe schreiben.« Sie rümpfte die Nase. »Nee, danke, wir haben uns unsere Nummern und unsere Insta-Namen aufgeschrieben. Wir machen dann einen Gruppenchat.« »Ach so«, brummte Adam. »Stimmt, es gab ja so etwas wie Handys und Social Media. Das hat er über die letzten 2 Wochen irgendwie so ein bisschen vergessen. Er vermisste das Camp schon jetzt.« »Und nur so nebenbei, ich glaube, ich habe mein Armband verloren, das Goldene von Oma.« »Charlie! Ich schwöre, gestern hatte ich es noch!« Adam kniff sich die Nasenwurzel. »Immer das Gleiche mit ihr.« »Na dann suche«, meinte er knapp. 4 Stunden Zeit hast du ja noch.« »Hilfst du mir?« »Was weiß ich, wo du überall rumgekrochen bist.« »Bitte!« Adam seufzte theatralisch. »Gleich, okay. Ich gehe erstmal fix frühstücken und...« Er räusperte sich nervös. »Ich muss schnell was mit Vincent klären. Hast du ihn gesehen?« Sie überlegte. »Nee, heute noch nicht.« »Okay, dann suche ich mal weiter«, brummte Adam in sich hinein. »Und du auch?« »Ja, ja.« Adam schüttelte amüsiert den Kopf und setzte seinen Weg fort. Als er Vincent dann aber weder in dem Gewusel der Campkinder, noch beim Frühstück, noch im Vereinshaus und auch nicht auf dem Hof finden konnte, machte er sich schon fast Sorgen. Beim Parkplatz angelangt, machte er die Feststellung, dass auch Vincents roter Polo nicht mehr auf seinem üblichen Platz stand. Adams Lächeln zerfiel etwas. Wo war er denn so plötzlich hin? Mit gekrauster Stirn ging er wieder nach drinnen, schnappte sich nur ein Croissant aus dem Brotkorb und knabberte daran. Sein Appetit war ihm irgendwie vergangen. Verwirrt zog er sogar sein Handy aus der Hosentasche. Vielleicht hatte Vincent ihm ja eine Nachricht geschrieben. Aber nein, auch sein Handy half ihm nicht weiter, starrte ihn nur ein nackter Lockscreen mit einem Foto von Charlie, Eileen und Omas Kater Boris an. In diesem Moment sah er einen blonden Pferdeschwanz an der offenen Küchentür vorbeiwehen und sah seine letzte Chance. »Alex«, schrie er ihr schon hinterher. »Guten Morgen, Adam«, meinte sie nur abwesend. Sie hatte schon wieder ihren Kuli und ihr Klemmbrett gezückt. Adam hätte eher fast nachgesagt, dass sie mit dem Ding verwachsen war. »Hast du Vincent gesehen?«, versuchte Adam einen beiläufigen Ton. »Der ist schon weg«, erklärte Alex knapp und sah sich geschäftig in der Küche um. »Wie, er ist früher abgereist?« »Ja, so ähnlich. Er hatte irgendeinen wichtigen Termin in Polen. Keine Ahnung«, tat sie ab. »Da musste er heute schon sehr zeitig hin.« Adams Blut gefror in seinen Adern. Und kommt er nochmal wieder, oder? David, du sollst die Decken falten und nicht einfach zusammenknautschen, schrie Alex in den Raum hinter Adam und lief auch schon davon. Adam stand in der Eulenküche und verstand die Welt nicht mehr. Vincent war weg. Er war abgehauen, ohne sich zu verabschieden, ohne eine Erklärung. Und wenn man dem Anblick in ihrer Hütte Glauben schenken mochte, dann hatte er auch schon alle seine Sachen gepackt und mitgenommen. Er hatte keinen Grund, nochmal in das Camp zu kommen. Es war ja eh der letzte Tag und das Abreisechaos konnten sie auch zu fünft stemmen. Adam versenkte sein angeknabbertes Rousson im Mülleimer. Sein Magen drehte sich auf links und ihm wurde leicht übel. Wie in Trance schleppte er sich auf den Hof und ging langsam den Weg zu ihrer Hütte zurück. Er passierte den Waschraum und seine Haut prickelte. War er der Grund, warum Vincent einfach gegangen war? Es machte irgendwie alles Sinn, fand Adam, wenn er jetzt so darüber nachdachte. Deshalb hatte Vincent das Gespräch, was Adam gestern Abend schon führen wollte, abgelehnt, weil er schon da gewusst hatte, dass er Adam abservieren wollte. Vincent hatte sich die ganze Zeit über, die letzten beiden Wochen, also doch unwohl mit ihm gefühlt. Adam hatte ihn immer und immer wieder ausgenutzt, ihm seine Last auferlegt und sich dann noch an ihm vergangen. Gestern Abend im Waschraum, da hatte Vincent ja noch gesagt, dass sie es vielleicht sein lassen sollten. Hatte Adam ihn gedrängt? Vielleicht nicht verbal, aber Vincent hatte sich vielleicht gedrängt gefühlt, sich eingebildet, Adam irgendwas zu schulden. Und heute Morgen, wo Adam noch geschwärmt und über eine potenzielle gemeinsame Zukunft sinniert hatte, war Vincent einfach gegangen. Hatte sich einen wichtigen Termin als Ausrede einfallen lassen und war wahrscheinlich froh gewesen, mit so wenig Konfrontation wie möglich davonzukommen. Gut für Vincent war er Adam nach 2 Wochen Aufeinanderhocken endlich los. Ein netter Fick zum Schluss und ab dafür. Adam kickte wütend einen Stein gegen ihre Hütte und ließ sich auf die kleine Holzbank fallen, die vom Weg weggedreht an der Hauswand stand. Adams Gesicht fiel in seine Hände. Wie sie hier auf dieser Bank noch so angenehm gesprochen hatten, wie Adam hier zum allerersten Mal wirklich offen über seine Vergangenheit mit diesem Ort geredet hatte. Wie er sich geöffnet, Vincent sein dunkelstes Geheimnis erzählt hatte. Vincent hatte ihm dann Nähe und Wärme gespendet und Adam könnte sich selbst dafür hauen, zu denken, dass es mehr war als nur reine Freundlichkeit. Gleich am ersten Tag hatte Vincent doch gesagt, dass Adam einer seiner Teammitglieder war. Vincent hatte als Leiter nur seine Pflicht getan. Es war Adams Schuld, da mehr reininterpretiert zu haben. In Adams Kehle kitzelte ein gehässiges Lachen. Was hatte er sich auch eingebildet? Jemand, der so jung und frei und ungebunden war wie Vincent, wollte natürlich nichts Ernstes von jemandem wie Adam. Natürlich war das alles nur eine sexy Sommerromanze für ihn gewesen. Und selbst wenn, hätte Vincent jemand Hübscheren, Sportlicheren, Gesünderen verdient als Adam. Er war ja sowieso meilenweit außerhalb seiner Liga. Am Ende hatte Adam wahrscheinlich noch aktiv zu Vincents Entscheidung beigesteuert. Selbst wenn Vincent anfangs irgendwas in ihm gesehen hätte, dann war das sicherlich verflogen, als er von Adams ganzen Ballast erfahren hatte. Nein, danke. Adam starrte nach oben in den sonnigen, wolkenlosen Himmel. Das Wetter hatte nicht mal den Anstand, sich seiner Laune anzupassen. Vielleicht war das alles gar nicht so schlimm. Adam war noch nie gut in Konfrontation gewesen und so ersparten sie sich jedwede unangenehme Gespräche. Vincent hatte seinen Punkt trotzdem ganz gut vermittelt. Adam konnte jetzt also einfach seine Sachen packen, Charlie bei ihrer Armbandsuche helfen und dann wieder nach Hause fahren und alles wäre so wie vorher. Vielleicht mit etwas mehr Herzschmerz und der Erinnerung, dass dieser bekackte Ort eben für gar nichts gut sein könnte. Egal wie sehr Adam für nur einen Moment vom Gegenteil überzeugt gewesen war. Schlecht gelaunt wie eh und je tat Adam genau das. Er hielt sich die nächsten Stunden damit beschäftigt, eine zuversichtliche Miene aufzusetzen, während er Charlie und Aline beim Packen half. Nein, natürlich ging es ihm gut, er hatte nur schlecht geschlafen, log er seine Kinder an. Charlies Goldarmband hatte sich schlussendlich nur zwischen Matratze und Bettgestell verfangen und sie konnte es zufrieden, ohne Oma den Verlust beichten zu müssen, in ihrem Täschchen verstauen. Er drückte sich davor, solange das nur möglich war, nochmal in ihre Hütte zu gehen. So konnte er sein Gehirn ein bisschen ablenken. Aber in diesem Raum, den er so sehr mit Vincent verknüpfte, würde es kein Entkommen für ihn geben. Wie oft sie hier bis tief in die Nacht geredet hatten. Wie oft sie besonders in den letzten Tagen dort geknutscht hatten, endlich weg von den Augen der Camper. Mit zitternden Händen entriegelte er, hoffentlich zum letzten Mal, die schwere Holztür und eine leise Hoffnung schwellte in ihm auf, dass er beim Aufräumen vielleicht doch irgendwo einen Zettel finden würde, den Vincent ihm hinterlassen hatte. Oder irgendeinen Wertgegenstand, weswegen er noch einmal gezwungen sein würde, zurückzukommen. Aber nein, nichts. Adam fand lediglich seine eigenen Sachen im Schrank und unter den Betten auf dem Fußboden verteilt. Adam war nicht der gottesfürchtigste Mensch, den es gab, schon lange nicht mehr. Aber trotzdem fragte er sich, welche Lektion ihm Gott mit alledem schon wieder hatte lehren wollen. Er hiefte mit ziepender Schulter die Taschen der Mädchen gerade ins Auto, schon um 12 Uhr so fertig mit dem Tag, dass er tot ins Bett fallen könnte, als der Kies auf dem Platz neben ihm laut knirschte. Er sah auf und sah Vincents roten Polo wieder aufs Gelände rollen. Adams Herz machte einen Hüpfer. Aber nein, er durfte nicht zu viel Hoffnung schöpfen. Vielleicht hatte er wirklich nur irgendwas vergessen und würde Adam sowieso gleich die kalte Schulter geben. »Oh hey, da bist du ja«, warf Vincent ihm entgegen und klang erleichtert. Ohne einen Moment abzuwarten, zog er ihn in eine Umarmung und seufzte gegen seinen Hals. »Ich dachte schon, ich hätte dich verpasst.« machte Adam nur intelligent. In diesem Moment fiel ihm auf, dass er Vincent vielleicht zurückumarmen sollte und hob schüchtern seine Arme. »Puh, das hat länger gedauert, als ich dachte. Aber wie ich sehe, seid ihr ja ganz gut ohne mich klargekommen«, lächelte Vincent, als er sich wieder von ihm trennte. Adam wusste nicht, was er sagen sollte. Vincent stand vor ihm, strahlte mit der Sonne um die Wette und redete locker mit ihm, als wäre er nicht der Grund, weshalb Adam den gesamten Vormittag eine existenzielle Krise durchgemacht hatte. »Wo warst du denn?«, fragte Adam. Den Vorwurf konnte er nicht aus seiner Stimme raushalten. Das fiel auch Vincent auf, denn sein Gesicht sackte etwas in sich zusammen. »Na, ich musste zur Vertragsunterzeichnung zu meinem neuen Job fahren und das ging nur heute. Er stockte und schaute sich um. »Hat Alex dir nichts gesagt?« »Nein«, meinte Adam missmutig und schaute betreten zu Boden. »Mann, Alex«, echauffierte sich Vincent. »Ich habe ihr extra gesagt, dass sie dir ausrichten soll, dass ich nur kurz weg bin, aber vor Abreise nochmal wiederkomme.« brummte Adam nur. »Ich habe mir Sorgen gemacht.« Vincent verzog mitleidig das Gesicht. »Echt? Wieso?« »Naja«, druckste Adam. Seine Bedenken schienen jetzt irgendwie kindisch. Vincent strich ihm behutsam über den Arm. »War es wegen Felo? Also, hast du das wieder mit der Vergangenheit verbunden?« »Nee«, tat Adam ab. »Daran lag es ausnahmsweise mal wirklich nicht.« »Was denn dann?« »Ach, ist jetzt egal, du bist ja hier. Ich wollte noch mal mit dir reden und...« »Adam«, unterbrach Vincent. »Was war los?« Adam wollte schon wieder abwinken. Hatte er sich ja wirklich nur selber reingesteigert, aber Vincent schaute ihn so traurig und aufmerksam an, dass Adam prompt zerschmelzen wollte. »Ist eigentlich doof, aber ich dachte, naja, als du heute Morgen einfach weg warst und auch schon dein Gepäck mitgenommen hattest...« »Ja, ich wollte nicht mit einem leeren Auto fahren«, warf Vincent ein. »Ja, das macht Sinn. Egal, ich hab gedacht, dass nach gestern Abend...« Vincents Mund öffnete sich entsetzt, als wollte er etwas sagen. »Ich dachte, du hast es dann doch bereut und wolltest mir nicht noch einmal über den Weg laufen und...« »Adam«, hauchte Vincent todtraurig, »glaubst du ernsthaft, dass ich einfach so gehen würde, ohne nochmal mit dir zu sprechen?« Adam sah betreten zu Boden. »Selbst wenn es so gewesen wäre, was nicht stimmt«, beteuerte Vincent schnell. »Aber dann hätte ich dir das gesagt. Nach allem, was zwischen uns passiert ist, da würde ich nicht einfach abhauen.« »Du hast ja recht, ich hab wahrscheinlich ein bisschen überreagiert«, gab Adam zu. »Es war ja die Wahrheit. Wenn er jetzt so darüber nachdachte, war Vincent wirklich nicht der Typ, der vor einer Konfrontation davonrennen würde. Adam würde das, auf jeden Fall, aber Vincent nicht.« Vincent lächelte traurig. »Du meintest eben, dass du nochmal mit mir reden wolltest, vor der Abreise?« »Ja, Adam griff sich verlegen in seinen Nacken. Ganz heute Morgen hatte er Vincent aufsuchen wollen, um ihn zu fragen, ob sie sich nach dem Camp weiter kennenlernen wollten. Er hatte sich dann aber so in seine Gedanken reingesteigert, dass er es nicht mehr in Betracht gezogen hatte, dieses Gespräch mit Vincent jemals führen zu müssen. Ergo hatte er sich keine Worte zurechtgelegt. »Wie war denn dein Termin heute früh?«, nuschelte er stattdessen. »An sich ging es recht schnell, aber von hier bis nach Sviezko zu fahren ist halt schon ein Trip. Ich fange dort ja nächste Woche meine neue Stelle an und aus irgendeinem unerfindlichen Grund konnte meine Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag nicht bis dann warten. War im Endeffekt viel Fahrerei für nichts.« »Dass du dann überhaupt nochmal hergekommen bist.« »Na hör mal, es ist quasi mein Camp. Ich muss der Letzte sein, der hier abschließt. Die ganzen Bälle und Brettspiele alle einsammeln, die Kinder wieder an ihre Eltern übergeben, aufräumen und so weiter.« Vincent hielt kurz inne. »Mit dem Aufräumen bin ich ja gestern Abend nicht sonderlich weit gekommen.« Adam grinste in sich hinein. Ihre Abendaktivität war definitiv aufregender gewesen, als nur die Stühle zu stapeln und die Bäume von Ballons und Lichterketten zu befreien. »Wo arbeitest du denn in Swiersko?« »Bei der Polizei. Deutsch-polnisches Kommissariat.« Adam schluckte und blickte schockiert auf. »Hat er das gerade richtig gehört?« »Was?« »Ich arbeite dort.« Vincent zwinkerte, als hätte Adam gerade eine fremde Sprache gesprochen, die er nicht so ganz verstand. Ich bin dort Hauptkommissar.« Sie standen sich beide mit offenen Mündern gegenüber und wussten nicht, wohin mit sich. Für einen Beobachter hätte diese Szene wahrscheinlich sehr ulkig ausgesehen, wie sie wie zwei Statuen mucksmäuschenstill auf dem Parkplatz standen. Die Bedeutung von Vincents Worten schraubten sich nun langsam, aber sicher in Adams Gehirn. »Das würde ja heißen, wir arbeiten also bald zusammen«, sagte Adam laut. »Ja«, stammelte Vincent. Adam wollte sich schon fragen, wie er das eigentlich finden sollte. Und er sah in Vincents Gesicht, dass er ebenfalls überlegte. Adam wusste, dass er auf Arbeit nochmal ein ganz anderer Mensch war als in seinem Urlaub mit seinen Kindern. Neue Kollegen zu bekommen war sowieso schwer und aufregend genug. Was würde nun passieren, wenn der neue Kollege der eigene Schwarm, die eigene Sommerromanze war? Eine Reaktion, mit der Adam nicht gerechnet hatte, war, dass Vincent plötzlich anfing, laut loszulachen. »Oh Mann«, hickste er und griff sich an die Stirn. »Da hätten wir auch mal eins und eins zusammenzählen können, oder? Du hattest mir doch sogar erzählt, dass du als Polizist arbeitest.« Jetzt musste auch Adam grinsen. Ihm fiel auf, dass sie in den vergangenen 2 Wochen immer mal über Arbeit oder Vincents Umzug gesprochen und scheinbar schön aneinander vorbeigeredet hatten. »Findest du das schlimm?«, meinte Vincent dann schüchtern. »Was, dass du jetzt in meine Reichweite ziehst? Ja, ganz furchtbar«, erwiderte Adam sarkastisch. »Nein, ich meine, dass ich nach deinem Sommerurlaub jetzt auch noch deinen Arbeitsplatz für mich beanspruche.« Adam blinzelte. »Nee, das gar nicht. Hab dich ja gerne um mich, falls du das noch nicht wusstest«, brummte er und Vincent lächelte wieder so schön. »Aber du solltest wissen, dass ich auf Arbeit ganz anders bin als im Urlaub.« »Wär's das nicht?« »Ja, aber ich will dich einfach nicht enttäuschen. Oder das hier, das, was wir haben, was auch immer das ist, kaputt machen, weißt du?« »Das, was wir haben?« wiederholte Vincent und legte eine sanfte Hand an Adams Oberarm. Er lehnte sich der Berührung entgegen. »Ja, also«, druckste er herum, »das ist es, worüber ich noch mit dir reden wollte. Auch gestern Abend schon. Also, nach dem Camp, wenn wir dann wieder in Frankfurt sind. Also, ich ziehe ja nach Slubice, meinetwegen auch da«, unterbrach Adam schnell. Er hatte jetzt einmal seinen Mut zusammengenommen. Er musste das jetzt durchziehen. »Wenn wir wieder zurück sind, weg vom Camp, kann ich dich da mal zum Essen einladen? Also, so richtig. Nicht nur auf ein Eis?« Adam grinste anzüglich. Sein Lächeln zerfiel allerdings etwas, als er auf Vincents Gesicht nur Vorsicht und Zurückhaltung sah und nicht die Freude, mit der er eigentlich gerechnet hatte. »An sich gerne. Aber«, Vincent überlegte, »wäre es okay für dich, wenn wir es langsam angehen lassen?« »Wie meinst du?« »Na«, Vincent atmete tief durch, suchte nach den richtigen Worten. »Die letzten 2 Wochen mit dir waren so leicht.« »Weiß ja nicht, ob ich meine ganzen Zusammenbrüche als leicht beschreiben würde«, warf Adam ein. Vincent schmunzelte. »Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, so wie wir uns kennengelernt haben und uns«, er hielt inne und lächelte scheu, »uns näher gekommen sind, das war leicht und einfach schön. Und wie du schon sagtest, ich will auch nicht, dass das durch irgendwas kaputt gemacht oder erschwert wird.« Adam nickte. »Ich möchte wirklich, dass es mit dem Job bei der Polizei klappt, weißt du. Und da kann eine Beziehung nicht im Weg stehen«, erklärte Vincent resolut. »Wäre es da in Ordnung, wenn wir erstmal ein paar Wochen zusammenarbeiten und schauen, wie wir miteinander klarkommen?« »Sicher«, erwiderte Adam knapp. »Wenn wir uns nach 2 Wochen schon auf die Nerven gehen, dann können wir das, was hier im Camp passiert ist, einfach als eine nette und romantische Anekdote abspeichern und einfach so weitermachen als Kollegen.« Adam sagte nichts, ließ Vincents Worte sacken. Er wollte genau das Gegenteil, eben nicht nur Kollegen sein mit einer Erinnerung an einen heißen Sommer und eine heiße Nacht. Aber Vincent war natürlich wie immer der Schlaue, der Erwachsene, der Kalkulierte zwischen ihnen beiden, der Sachen auch mal zu Ende dachte. »Und wenn ich dich nach 2 Wochen noch nicht satt habe?«, grinste Adam. Sie kannten sich jetzt seit 2 Wochen und Vincent war ihm alles andere als satt, im Gegenteil. Vincent presste seine Lippen aufeinander. Seine Hand fand Adams und er verschränkte ihre Finger. »Dann darfst du mich sehr gerne mal zum Essen einladen.«